Aus Anlass des 22. Todestages von Genossen Kim Il-sung fanden im Generalverband der China-Koreaner und in seinen Unterorganisationen Veranstaltungen statt. Es gab eine Veranstaltung zur Niederlegung der Blumenkürbe an der Bronzestatue von Genossen Kim Il-sung in der Juwen-Mittelschule in Jilin und ein Gedenkmeeting. An den Veranstaltungen nahmen die Funktionäre und Mitglieder des Generalverbandes der China-Koreaner, der Generalkonsul und die Konsuln der DVJK in Shenyang, die Mitarbeiter der Volksregierung der Stadt Jilin und weitere Persönlichkeiten von China teil. Auf der Gedenkveranstaltung wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen. Und die Mitarbeiter der Gebietsgesellschaft Mittel- und Südchina des Generalverbandes der China-Koreaner und weitere China-Koreaner litten an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Botschaft der DVJK in China einen Blumenkorb nieder und verbeugten sich davor. Auch die Funktionäre des Verbandes der koreanischen Jugend in China legten an den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Zweigstelle Dandong des Generalkonsulates der DVJK in Shenyang, China, einen Blumenkorb nieder und verneigten sich davor.